I find it really sad to see all these people die, but yeah, that's just the hard thing about it. Es ist wirklich traurig, all diese Gräber zu sehen, sagt diese 11-jährige Schülerin aus England. Zusammen mit ihrer Klasse besucht sie an diesem Vormittag den größten deutschen Friedhof in der Normandie, La Combe. Ihr Lehrer erklärt: Wir haben vorher den britischen Soldatenfriedhof in Bayeux besucht. Da haben wir uns gedacht, es wäre auch gut, den deutschen Friedhof zu besuchen, um den Kindern zu zeigen, dass neben den amerikanischen und englischen Soldaten auch Deutsche gefallen sind. 80% der Gefallenen waren keine 20 Jahre alt, erzählt Lucien Tisserand vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge den Schülern. Der gebürtige Elsässer kümmert sich seit 2 Jahrzehnten um das größte deutsche Gräberfeld in der Normandie. Über 21.000 Soldaten ruhen hier. Ihre Gräber sind durch in den Boden eingelassene Tafeln gekennzeichnet. Darauf stehen Name, Geburts- und Todesdatum sowie Dienstgrad der Gefallenen. Zuweilen stoßen wir auf Grabplatten von Angehörigen der Waffen-SS. Das war der Grund, warum der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder beim 60. Jahrestag der Landung der Alliierten den Friedhof nicht besuchte. Lucien Tisserand? Ja, das ist eine heikle Sache. Aber für den Volksbund gibt es keine guten, keine schlechten Tote. Wir erweisen den, die kriminell waren, erweisen wir keine besondere Ehre. Aber wir beherbergen diese Tote. Jeder Mensch darf ein Grab haben. Den Friedhof in La Combe besuchen heute nur noch vereinzelt deutsche Veteranen. Bei vielen lässt das Alter die Reise nicht mehr zu. Johannes Börner, ein gebürtiger Leipziger, hat es hingegen nicht weit. Der heute 83-Jährige ist in der Normandie geblieben. In den ersten Wochen nach der Invasion kämpfte er in der verheerenden Schlacht um die Stadt Saint-Lô, erlebte die Bombardierung, Straßenkämpfe und den Tod tausender Soldaten. Wir sind in Saint-Lô mit 120 Mann waren wir, ja. Und einen Monat später sind wir nur noch mit 9 Mann übrig geblieben. Und da kam es aber mal der, wo Deutschland, der Nachschub, wie man sagt, ja, das waren die jungen Kerle, 16 Jahre. Die hatten Angst gehabt, manchmal haben sie geweint, ja, wenn es losging, ja. Mama, Mama, haben sie geschrien. 4 Jahre war Johannes Börner in französischer Gefangenschaft. Später heiratete er eine Normannin und eröffnete ein Restaurant im Hafenstädtchen Ouistreham. Heute ist er mit einem französischen Kriegsveteranen befreundet. Léon Gauthier schaut regelmäßig bei ihm zu Hause vorbei. Der 85-jährige Léon Gauthier ist einer der wenigen Überlebenden des sogenannten Kommando Kiefer. Das war eine französische Spezialeinheit, insgesamt 177 Mann, die an der Befreiung der Normandie teilnahmen. Gauthier hatte sich nach der Eroberung Frankreichs durch die Deutschen den freien französischen Streitkräften unter Leitung Charles de Gaulle angeschlossen. Am 6. Juni, kurz nach 7 Uhr morgens, landete er zusammen mit britischen Soldaten am Strand vor Ouistreham. Noch heute erinnert er sich ganz genau daran. Ich freute mich so, Frankreich wiederzusehen. Wir verbanden große Hoffnungen mit der Befreiung. Vor der Landung hatte ich keine Angst, aber ich war sehr nervös am Abend davor. Man sagte uns, wir sollten so schnell wie möglich zu den Bunkern rennen und sie einnehmen. Wir rannten und wir merkten vor lauter Stress noch nicht einmal, dass wir durchnässt waren. Auf dem Strand ließen wir unsere Rucksäcke zurück. Wir hatten für 4 Tage Munition darin, die war sehr schwer. Nachdem wir den Strand und die ersten Häuser gestürmt hatten, liefen wir zurück, um die Munition zu holen. Wir wurden von 2 deutschen Fliegern beschossen. Man konnte ihre Gesichter sehen, so tief flogen sie. Ich sehe das noch heute vor mir. Sie nahmen alles unter Beschuss. Dass sie sich einst als Feinde gegenüberstanden, das können sich Johannes Börner und Léon Gauthier heute kaum noch vorstellen. Doch bis Mitte der 60er Jahre war an Versöhnung nicht zu denken. Johannes Börner fühlte sich als Bosch, so lautet das Schimpfwort der Franzosen für die Deutschen. Er sprach wenig, damit niemand am Akzent seine Herkunft bemerkte. 1963 wurde im Élysée-Palast dann der deutsch-französische Freundschaftsvertrag geschlossen. Die ersten deutschen Touristen besuchten die Normandie, Städtepartnerschaften entstanden. Schließlich kamen die großen Gedenkfeiern zum 50. und 60. Jahrestag der Befreiung, an denen auch deutsche Veteranen teilnahmen. Mit der Zeit sei ihm klar geworden, wie verblendet er als junger Mann gewesen sei, sagt Johannes Börner. ist eine Schande, ist das. Wenn man jetzt nachdenkt, ja, das ist unheimlich. Ja, und das dürfte niemals wieder vorkommen, sowas, ja, was ich miterlebt habe, niemals. Ja. Frederick C. Wilt, James B. Tierney, Utra Schroeder. Einige Kilometer weiter westlich, bei Colville-sur-Mer, befindet sich der größte amerikanische Friedhof in der Normandie. Er liegt über dem berühmten Omaha Beach, wo hunderte Amerikaner am frühen Morgen des 6. Juni im Kugelhagel deutscher Maschinengewehre den Tod fanden. In der Gedenkstätte des Friedhofs werden die Namen aller Gefallenen vom Band verlesen. Der Historiker Charles Hunt führt Besucher aus aller Welt über den amerikanischen Friedhof. Es ist ein Ort von internationaler Bedeutung. Und für viele Amerikaner ist der Besuch ein symbolisches Zeichen, auch wenn die Reise hierher viel Geld kostet. Aber es ist einfach ein solch wichtiges Kapitel in der Geschichte unseres Landes. Tausende Kreuze aus weißem Marmor, dahinter der Blick auf das weite Meer. Der Ort erscheint freundlich und hell, im Gegensatz zum deutschen Friedhof Lacombe, der durch Kreuze aus dunklem Vulkanstein bedrückend wirkt. Dort liege der Schwerpunkt auf dem Leid, das der Krieg verursacht habe. In Colville hingegen stehe die Freiheit, die die Invasion gebracht habe, im Vordergrund, sagt Charles Hunt. Nur wenige Deutsche kommen hierher. Wie viele pro Jahr es genau sind, kann die Friedhofsverwaltung aber nicht sagen. Wir haben eine Broschüre in deutscher Sprache und wir heißen deutsche Besucher herzlich willkommen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es etwas schwierig ist, mit ihnen über die Schlacht in der Normandie zu sprechen. Heute sehen die USA Deutschland ja als Verbündeten, als engen Freund an. Es fällt schwer, sich vorzustellen, was vor 65 Jahren passiert ist. Am Ausgang der Gedenkstätte treffen wir auf einen jungen Amerikaner. Er reist als Rucksacktourist durch Europa. Ein Abstecher auf dem zentralen amerikanischen Friedhof ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Sehen Sie, ich bin immer noch ein freier Mensch. So viele Menschen haben den Preis für meine Freiheit gezahlt. Ich bin einfach hierher gekommen, um ihnen meinen Respekt zu zollen. Here we are.